Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Without it, we'd be so lost. Ohne dieses wären wir so verloren. And so given over to our emotion. Und uns so den Gefühlen überlassen. And our own opinions. Und unsere eigenen Meinung. Our own world. Unsere eigenen Welt. Of darkness. Der Dunkelheit. But thank you for the light of your word. Danke für das Licht deines Wortes. Speak to us through it. Sprich zu uns durch dieses Wort. In the Holy Spirit. Im Heiligen Geist. We pray. Darum bitten wir. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, tonight one of my favorite portions of scripture. Heute Abend kommt ein Teil der Schrift zu tragen, der mir am liebsten ist. I often use this for dating and marriage counseling. Ich benutze das sehr oft, wenn es darum geht, Ehepaare zu beraten. Mostly oder for singles. Meistens aber auch für Einzelstehende, Singles. Begin in verse 10. Lasst uns im Vers 10 beginnen. Then David arose and fled that day from Saul and went to Achish, king of Gath. Im Deutschen Vers 11. Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gath. But the servants of Achish said to him, und die Knechte des Achish sagten zu ihm, is this not David, the king of the land? Ist das nicht David, der König des Landes? Did they not sing of this one as they danced? Haben sie nicht von ihm bei Reigentänzen gesungen? Saying Saul has slain his thousands and David his ten thousands? Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende. And David took these words to heart. Und David nahm sich diese Worte zu Herzen. And greatly feared Achish, king of Gath. Und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gath. See, he was the king of the Philistines. Das war ein König der Philister. And David was fleeing from King Saul. Und der David floh vor dem König Saul. Verse 13. Vers 13. So David disguised his sanity before them. Vers 14. Und stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen. Now you can imagine now. If you're dating the wrong person. So ihr könnt euch nun vorstellen, wenn ihr ein Rendezvous habt mit der falschen Person, this can speak to you tonight. Dann kann das etwas für euch sein heute Abend. If you sense you're not in the will of God. Also wenn ihr euch nicht im Willen Gottes and you want to get in the will of God. Und ihr wollt aber in den Willen Gottes gelangen. Here's a strategy. Hier findet ihr nun eine Strategie. Right from David. Und zwar von David. So he disguised his sanity before them. Und stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen. And acted insanely in their hands. Und tobte unter ihren Händen. Now Christian tried to do that tonight before his song led. Der Christian hat das heute Abend versucht vor dem Anbetungsgottesdienst. I could see right through it. Aber ich habe das gleich durchschaut. He said, Pastor Rob. Ich sagte, Pastor Rob. I don't feel well tonight. Ich fühle mich nicht gut heute. He started dribbling on his thing. Like his Sabbath. I said, Christian, I know the text. Forget about it. Und Christian, ich habe zu ihm gesagt, Christian, ich kenne den Text. Vergiss es. So you're going to song lead by faith. Also du wirst einfach im Glauben heute das Anbetungsgottesdienst leiten. He acted insanely in their hands. Und stellte sich wahnsinnig und tobte unter ihren and Händen. And scribbled on the doors of the gate. Und kritzelte an die Flügel des Tores. And let his saliva run down into his beard. Und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. I love this text. Ich liebe diesen Text. So good. Er ist so gut. If you're dating the wrong person and they're madly in love with you. Also wenn du mit der falschen Person ein Rendezvous hast und dieser Mensch ist in dich verliebt, dann gibt's nur eine Strategie. It's biblical. Und das ist biblisch. Okay. You can just say as it is written. Und du kannst einfach sagen, so wie es geschrieben steht. Verse 14. Vers 15. Then Achish said to his servants. Da sagte Achish zu seinen Knechten. Behold, you see the man behaving as a madman. Siehe, ihr seht, dass der Mann wahnsinnig ist. Why do you bring him to me? Warum bringt ihr ihn zu mir? And here comes the title of our message tonight. Und nun der Titel für unsere Botschaft heute Abend. Do I lack madmen? Also fehlt es mir an Wahnsinnigen? Do I lack madmen? Fehlt es mir an Wahnsinnigen? That you have brought this one to act the madman in my presence. Dass ihr diesen hergebracht habt, bei mir zu toben. So shall this one come into my house? Sollte der in mein Haus kommen? Like do we lack madmen? Also fehlt es uns an Wahnsinnigen? I wonder how many pastors think that. Ich frage mich, wie viele Pastoren sich diese Frage stellen. Like, Pastor, can you counsel this person? Also zum Beispiel, Pastor, kannst du diesem Mensch Seelsorge erteilen? Und der Pastor blickt diesen Menschen an und sieht seinen Zustand und denkt sich, do I like Mad Men? Brauche ich, also fehlt es mir an Wahnsinn? Brauche ich noch mehr? And this is a real thing. Und das ist was Wahrhaftiges. I couldn't figure out why certain churches are trying to stagnate their growth. Mir war es nie klar, warum gewisse Gemeinden einfach darauf bedacht sind, ihren Zuwachs zu hintanzuhalten. Wow, that was long. I asked one person at our pastoral prayer meeting. Ich habe eine Person einmal gefragt bei einem Gebetstreffen für Pastoren. Why do the churches stagnate their growth? Warum gibt es Gemeinden, die einfach stagnieren im Wachstum? They don't want to grow. Die wollen nicht wachsen. They don't want more people. Sie wollen nicht mehr Leute. They don't want people to begin departments. Sie wollen nicht, dass einzelne Leute gewisse Abteilungen and führen things und Dinge beginnen. I don't understand it. Ich verstehe das nicht. And one guy said to me, it's so clear. Und einer hat zu mir gesagt, das ist so klar. And this is the answer. Und das ist die Antwort. They have too many problems the way it is. Es gibt einfach zu viele Probleme, so wie es jetzt schon ist. And growth means more problems. Und Wachstum bedeutet mehr Probleme. And in the sense they're saying, und auf gewisse Weise sagen sie, do we lack madmen? Fehlt es uns an Wahnsinnigen? I mean, do we lack problems? Also fehlt es uns an Problemen? Why are you bringing more problems? Warum bringst du noch mehr Probleme hinein? Why do you want to start this? Warum möchtest du das beginnen? Why can't you just be satisfied? Warum kannst du nicht einfach damit zufrieden sein? I mean, last year we were 16 people. Mein letztes Jahr waren es 16 Leute. This year we're still 16. Heuer sind wir noch immer 16. And maybe by 2 years we'll be 17. Und vielleicht sind wir in 2 Jahren dann 17. I mean, she's pregnant, right? We're growing. Sie ist doch schwanger. Also wir wachsen. Like, do we lack problems here? Also fehlt es uns an Problemen hier? Why are you bringing more? Warum bringst du noch mehr Probleme hinzu? And there's a reason for this. Und es gibt einen Grund dafür. Turn to 1 Samuel chapter 7. Blätter zum 1. Samuel 7. There's a beautiful verse here that I learned the second year I was in Austria. Da gibt es einen schönen Vers hier, den ich im zweiten Jahr meines Aufenthaltes hier in Österreich lernte. I taught 52 messages on the life of David. Ich habe 52 Botschaften gehalten über das Leben Davids. 16 years ago. Vor 16 Jahren. Beate was here, a number of people were here. Beate war hier, einige. And those 15 messages changed my life. Und diese Botschaften haben mein Leben verändert. Here was one of the principles. Hier ist eines dieser Prinzipien. Verse 13. In Vers 13. So the Philistines were subdued. So wurden die Philister gedemütigt. And they did not come any more within the border of Israel. Und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. And the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Why? Warum? Go back a couple of verses. Ein paar Verse zurück. Verse 9. Vers 9. Philistines are attacking them. Die Philister greifen sie an. And Samuel took a suckling lamb and offered it for a burnt offering to the Lord. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es ganz als Brandopfer für den Herrn. And Samuel cried to the Lord for Israel, and the Lord answered him. Und Samuel schrie zu dem Herrn um Hilfe für Israel, und der Herr erhörte ihn. This is a picture of the throne of grace. Hier ist ein Bild für den Gnadenthron. Samuel represents Jesus here as the priest. Samuel repräsentiert hier Jesus als Hohepriester. As the prophet, als den Propheten. And he cries to the Father on our behalf. Und er ruft aus zum Vater hin an unserer Stadt. Hebrews chapter 7 verse 25. Hebräer 7, 25. He is ever interceding for us. Er tritt beständig für uns ein. Now, turn with me to 1 Samuel 14. Blättert mit mir zum 1. Samuel 14. Okay. Verse 52. Und zwar Vers 52. Now the war against the Philistines was severe all the days of Saul. Und der Krieg gegen die Philister war schwer alle Tage Sauls. What a difference. Was für ein Unterschied. Go back 1 Samuel 7:13. Noch einmal zurück zu 1. Samuel 7, 13. The Philistines did not come any more within the border of Israel. Und die Philister kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. The hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Back to verse 52. Zurück nochmal zum Vers 52. Now the war against the Philistines was severe all the days of Saul. Also der Krieg gegen die Philister war schwer alle Tage Sauls. And when Saul saw any mighty man or any valiant man, und wenn Saul irgendeinen tapferen und kampfigen Mann sah, he attached him to his staff. Stellte er ihn in seinen Dienst. You wonder why there's so much Wahnsinn or circus in the church today? Wisst oder fragt ihr euch, warum es so viel Wahnsinn gibt in right? der Kirche heute, People in der Gemeinde? People are attaching themselves to any kind of mighty man. Weil die Leute sich an irgendwelche mächtige anhängen. Something that might solve the problems in the church. Irgendetwas, was eben das Problem in der Gemeinde lösen würde. Any kind of seminar that comes down the road. Irgendein Seminar, das irgendwo angeboten wird. Anything that's in the Christian magazines. Alles, was in den christlichen Magazinen there's, zu finden there's ist. No rest in the local church. Es gibt da keine Ruhe mehr in der lokalen Gemeinde. Help me, we're under severe attack. Helft mir doch, wir befinden uns unter großen Angriffen. There's no rest. Da ist keine Ruhe. Oh no. Oh nein. And then somebody brings someone else. Und dann bringt jemand anderen herein. And it happens to be King David. Und es ist zufälligerweise der König David. I mean, could you imagine they had King David in their city? Also könnt ihr euch das vorstellen? Der König David war in ihrer Stadt. And he felt uncomfortable. Und er fühlte sich unwohl. Because of their tension. Wegen dieser Spannung. Oh no, is this not David? Oh nein, ist das nicht der David? It could have been so different. Das hätte so anders ausgehen können. King. König. Look, schau. I believe that's David. Ich glaube, das ist David. Awesome. Ah, erstaunlich. Should we bring him up here? Sollen wir ihn hervorholen hier? Would have been maybe a great event for them. Das wäre vielleicht eine großartige Sache gewesen für sie. But it wasn't. Aber es war There nicht was so. Tension. Da gab es Spannungen. There was stress. Und es gab einen There Stress. Were problems. Es gab Probleme. And David had to play the insane man. Und der David musste dann einen Wahnsinnigen vortäuschen. They couldn't discern the man of God. Sie konnten den Mann Gottes da nicht erkennen. They couldn't discern the blessing of God. Sie konnten den Segen von Gott nicht erkennen. God sends a blessing to the church. Gott schickt einen Segen zu einer Gemeinde. God sends people. Gott schickt Leute. With ideas. Mit Ideen. With vision. Mit Visionen. With strength. Mit Kraft. With energy. Mit Energie. And suddenly we think, do I need madmen? Und plötzlich denken wir uns, brauchen wir Wahnsinnige? Why? Warum? Because everything that the Lord sends somehow is seen as more problems. Weil alles, was der Herr schickt, wird irgendwie als noch für mehr Probleme stehen. And so it applies in our lives personally. Und so lässt sich das dann auch persönlich für uns im Leben anwenden. There's Christians that are like Saul all their life. Da gibt's Christen, die handeln wie der Saul ihr ganzes Leben lang. How's it going? Ah, die Schlacht, wie läuft? The battle is severe. Ah, die Schlacht, die ist ganz schwer. The Philistines are attacking me in the morning, at night. Oh my God, help me! Die Philister, die greifen uns an in der Früh, am Abend. Hilf uns doch. Pastor, pray for me. They're everywhere. Pastor, bete für mich. Überall sind sie. Can you hear them in the background? Kannst du sie hören da hinten? Yeah, I hear them, boy. Ja, ich höre sie. But they're not around me for some reason. Aber aus irgendeinem Grund befinden sie sich nicht um mich herum. Only when I walk out of the sphere, the border of Israel. Nur wenn ich hinaustrete aus den Grenzen des Landes Israel. Right? They'd never entered into the border. Sie sind niemals hineingeraten in diese Grenze But des Landes. But of course, if I walk out of the borders. Aber na klar, wenn ich da hinaustrete. Then it's banzai. Dann ja, Angriff. Right? They attack me. Sie greifen mich an. It's James 4:6. Das ist Jakobus 4:6. God gives grace to the humble. Gott gibt den Demütigen Gnade. Those that stay within the borders of Israel. Die sich in den Grenzen Israels bewegen. Those that stay within the borders of His Word. Die sich in den Grenzen seines Wortes bewegen. Those that stay within the border of humility. Die sich in der Demut bewegen. And trusting Him. Und dort him. Bleiben und ihm vertrauen. There's a rest there. da ist Ruhe. Hebrews 4:12. Hebräer 4:12. Oh, you can see the Philistines for sure. Ah, sicherlich, du kannst diese Philister they're sehen. They're not gone at all. Die sind nicht weg. They still have their weapons. Sie haben noch immer ihre Waffen. They still have their bows. Sie haben noch immer zu, sich zu rühmen. They still have their chariots. Sie haben ihre Streitwagen. And they're out there. Und die befinden sich dort. And if I went out there, they'd kill me for sure. Und wenn ich da hinaustrete, werden sie mich töten. Das ist ganz sicher. But for some reason, they don't come within the borders. Aber aus irgendeinem Grund, sie kommen nicht herein in das and Land. There's a border. Und da gibt es diese Grenze, that we need to recognize. Die wir erkennen müssen. There's a safety zone. Da gibt es eine Sicherheitszone. A place of peace. Einen Ort des Friedens. That it's beautiful. Und das ist schön. Turn to 1 Kings chapter 5, I believe it is. Blättert einmal zum 1. Könige 5. Let's start with verse. Well, we'll just read verse 4. Wir wollen den Vers 4 lesen. This is Solomon speaking. Hier ist die Rede von Salomon, der spricht hier auch. Verse 3. You know that my father, that David my father, was unable to build a house for the name of the Lord his God. 1 Kings 5:3. Because of the wars which surrounded him, until the Lord put them under the soles of his feet. Danke. Wow. So im Deutschen ist das ganz woanders, Vers 17. Und zwar, du weißt ja selbst, dass mein Vater David dem Namen des Herrn, seines Gottes, kein Haus bauen konnte, wegen des Krieges, mit dem seine Feinde ihn umringten. Look at this verse. But now the Lord my God has given me rest on every side. Und nun beachtet den nächsten Vers. Nun aber hat der Herr, mein Gott, mir Ruhe verschafft ringsum. There is neither adversary nor misfortune. Kein Widersacher ist mehr da und kein schlimmes Geschick. Isn't that wonderful that there's a place like this? Ist das nicht wunderbar? Es gibt so einen Platz. I mean, of course the enemy is out there. Ja, sicherlich, der Feind ist noch da draußen. And of course they would love to attack. Und sicherlich würden sie auch gerne angreifen. Of course they send arrows inside here and there. Und sie schießen auch hin und wieder Pfeile herein. But that's at the borders. Aber das geschieht an den Grenzen. But they don't come in the borders. Aber sie treten nicht ein in dieses Land. And it's interesting that Samuel offered a lamb. Und es ist interessant, Samuel opferte ein Lamm, heißt es. And David in Psalm 32, und David im Psalm 32, knew the secret of the finished work. Er kannte das Geheimnis des vollbrachten Blessed Werks. Blessed is the man, gesegnet ist der Mensch, to whom the Lord does not impute sin. Dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. In whose heart there's no deceitfulness. Und in dessen Herzen es kein Falsches gibt. Madmen. Wahnsinnige. When do we become madmen? Wann werden wir zu einem Wahnsinnigen? When there's unrest in the soul. Wenn es eine Unruhe in der Seele gibt. What causes unrest in the soul? Und was bewirkt das? Woher kommt das? Look at Psalm 51. We won't turn there. Schaut euch den Psalm 51 an, wir blättern da David had such an unrest in his soul. Aber David hatte da solch eine Unruhe in seiner Seele. When he hid his sin from God. Als er seine Sünde vor Gott verbarg. And finally he cries out. Und schließlich hat er dann ausgerufen. In Vers 12. Or was it 10? Let me read it real quick. Oder 10. Create in me a clean heart, O God. Schaff in mir ein reines Herz, O Gott. And renew a right spirit within me. Und erneuere in mir einen festen Geist. Do not cast me from thy presence. Vers 13 im Deutschen. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Don't take your Holy Spirit from me. Und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. David had a terrible conflict in his heart. David hatte da ganz einen schlimmen Konflikt in seinem Herzen. He knew the secret of the finished work. Er kannte das Geheimnis des vollbrachten Werks. And yet he was deceived. Und dennoch ließ er sich täuschen. Into hiding his sin from God. Nämlich, dass er seine Sünde vor Gott versteckte. And when we do that, und wenn wir das tun, we will turn into a madman. Dann werden wir zu einem Wahnsinnigen. You cannot enter the presence of God. Du kannst nicht in die Gegenwart Gottes treten. And have unresolved situations in your heart. Und ungelöste Situationen in deinem Herzen mitbringen. You will be like King Saul. Du wirst dann so wie der König Saul sein. And this is the beauty of Hebrews 4:16. Und das ist diese Schönheit, die wir in Hebräer 4:16 vorfinden. The throne of grace. Nämlich der Gnadenthron. That we can come boldly to the throne of grace. Dass wir mutig zum Gnadenthron hinzutreten dürfen. Boldly. Mutig. In our condition, boldly. In unserem Zustand. Look at me, Lord. Schau mich an, Herr. I'm dribbling saliva everywhere. Überall rinnt mir der Speichel runter. I am a madman. Ich bin ein Wahnsinniger. Please create in me a clean heart. Bitte schaff in mir ein sauberes Herz. Look at my soul. Schau dir meine Seele an. Look at these thoughts. Schau dir diese Gedanken an. I am plagued with myself. Ich bin nur mit mir beschäftigt. Have you noticed, Lord, the thoughts in my head? Sind dir meine Gedanken aufgefallen, Herr? They're proud. Das ist Stolz. They're angry. Da ist Zorn. They're bitter. Bitterkeit. Woe is me. Was ist los mit mir? Look. Schau. That's what he wants. Das ist das, was er will. We come to the throne of grace boldly. Wir treten voller Zuversicht zum Gnadenthron. For help. Um Hilfe zu bitten. For help. Um Hilfe zu erbitten. In time of need. In Zeiten der Not. And we find mercy. Und wir finden Barmherzigkeit. And receive grace. Und empfangen die Gnade. In time of need. In Zeiten der Not. And this is the border. Und da ist die Grenzlinie. The border of grace. Das ist diese Grenze der Gnade. It's a throne of grace. Es ist ein Gnadenthron. It's offering the lamb. Das bedeutet, ein Lamm zu opfern. The Philistines are coming. Die Philister kommen. And they will test. Und die werden prüfen. And they come in, the demons come in. Die Dämonen kommen. The unrest comes in. Die Unruhe kommt. And suddenly we're backing up thinking, oh no. Und plötzlich treten wir zurück und denken uns, oh nein. They've seen my weakness. Die haben meine Schwäche erkannt. I'll try to change. Ich werde versuchen, mich zu ändern. This was Saul. Das war das Saul. I'll do my best for God. Ich werde mein Bestes für Gott geben. I'll save some of the Amalekites. Ich werde ein paar der Amalekiter retten. I'll make a sacrifice to God. Ich werde ein Opfer bringen für Gott. I'll save King Agag. Ich werde den König Agag aufbewahren. That'll impress God. Das wird ihn beeindrucken. Yes, and save some of the sheep. Ja, und ein paar der Schafe halte auch noch für ihn. But didn't the Lord say to kill it all? Aber hat nicht der Herr den Befehl gegeben, alles zu töten? Yes, but look. Ja, aber schau doch. I got a better idea than ich habe God. Doch eine bessere Idee als Gott. Let's keep the sheep and sacrifice them to God. Lass uns doch die Schafe behalten und sie Gott opfern. And this was the whole foundation of his unrest. Und das war die Grundlage seiner Unruhe. He was outside of the borders of God's word. Er bewegte sich außerhalb der Grenzen des Wortes Gottes. And then in 1 Samuel 15:22. Und in 1. Samuel 15:22. The prophet Samuel said to Saul. Da sagt der Prophet Samuel zu Saul. Do you think God is interested? Glaubst du, dass Gott Interesse hat? In sacrifice? An Opfern? To obey is better than sacrifice. Gehorsam zu sein ist besser als Opfer zu bringen. To stay within the parameter of his word. Sich in seinem Wort, im Rahmen seines Wortes zu bewegen. To love the stories. Diese Geschichten zu kennen. To see myself in them. Mich darin zu finden. To stay within the border of grace. Das bedeutet es, in der Gnade zu bleiben. And mercy. Und der Barmherzigkeit. Why do I want to leave that? Warum möchte ich da hinaustreten? Why do I want to graduate from that? Warum möchte ich da abschließen damit? I'm in the land of mercy. Ich befinde mich im Land der Barmherzigkeit. That means I'm gonna fail. Das heißt, ich werde versagen. I'm in the body of death. Ich bin da in diesem Leib des Todes. But I'm coming to God every morning. Aber jeden Morgen komme ich neu zu Gott. Lamentations 3:22. Klagelieder 3:22. His mercies never end. Seine Barmherzigkeit ist nie zu Ende. And in verse 23, great is his faithfulness. Und im Vers 23 heißt es, groß ist seine Treue. I'm not going to graduate from mercy. Ich werde nicht aufhören mit der Barmherzigkeit. I'm not going to push the borders. Ich werde nicht die Grenzen da hinaus I'm just going to stay within the borders. Drängen. Ich bleibe innerhalb der Grenzen. It's always going to be mercy. Es wird immer die Barmherzigkeit the sein. The flesh never changes. Weil das Fleisch ändert sich nie. My flesh won't. Your flesh won't. Mein Fleisch, euer Fleisch. It's always going to be mercy. Wird sich nie ändern und es wird immer Barmherzigkeit sein. I receive sein. It, I give it. Ich empfange sie und ich gebe sie weiter. And even though I'm in the midst of a world, und obwohl ich mich da inmitten einer Welt befinde, with enemies all around me, wo überall die Feinde sind, Psalm 23 says he prepares a table for me. Da heißt es, er bereitet einen Tisch vor meinem Angesicht. In the midst of my enemies, inmitten meiner Feinde. And there's rest. Und da ist die Ruhe. And I can see them. Und ich kann sie sehen. But they can't touch me. Aber sie können mich nicht angreifen. They know I'm here, I know they're there. Sie wissen, dass ich da bin, ich weiß, dass sie dort sind. But I have rest. Aber ich habe diese Ruhe. Hebrews 4:12. I've entered into his rest. Ich trete ein in seine Ruhe. And I'm staying right here. Und ich stehe da. And he gives grace to the humble. Und er gibt dem Demütigen Gnade. That means I open my heart before him. Das heißt, ich öffne mein Herz vor ihm. Because I'm never trying to impress God. Weil ich niemals versuche, Gott zu beeindrucken. It's just me again, Lord. Ich bin schon wieder, Herr. Here I am. Da bin ich wieder. Your mercies never cease. Deine Barmherzigkeit hört niemals auf. Your faithfulness auf. Is great. Und deine Treue ist groß. Ah. Shine your light in my soul. Lass dein Licht in meine Seele hineinscheinen. And let me shine it to someone else. Und lass mich dann auf jemand anderen scheinen. Matthew chapter 8, 18, verse 33. Matthäus 8, 18, 33. The king said to the servant. Da sagt der König zu dem Diener. I forgave you all these things. Ich habe dir alles das nachgelassen. Mercy. Barmherzigkeit. Should you not have forgiven your fellow servant? Hättest du nicht auch deinem Diener vergeben sollen? Now I'll show you what I'm going to do. Nun zeige ich dir, was ich mit dir machen werde. I'm going to give you over to the tormentors. Ich werde dich jetzt nun den Peinigern übergeben. That means the Philistines come in the land. Das spricht von den Philistern, die ins Land hineinkommen. All the days of Saul. Alle Tage Sauls. The Philistines were attacking with severity. Haben die Philister mit großer Härte angegriffen. All the days of Solomon there was peace. Und alle Tage Salomos gab es Frieden. All the days of Samuel there was peace. Alle Tage Samuels gab es Frieden. Amazing. Erstaunlich. David was a mighty man. David war ein mächtiger fighting Mann. The battles of the Lord. Und er kämpfte die Schlachten des Herrn. Establishing peace in Israel. Hat den Frieden in Israel aufgerichtet. And he won the battle. Und er hat die Schlacht gewonnen. Representing Jesus Christ. Er repräsentiert Jesus Christus. To the cross. Im Kreuz. And Solomon represents Jesus Christ on the throne. Und der Salomo ist ein Repräsentant von Jesus Christus am Thron. David and Solomon. David und Salomo. And now we're in the time of Solomon. Und nun in der Zeit von Salomo. The Lord has won the battle. Der Herr hat die Schlacht gewonnen. It is finished. Es ist vollkommen There verbracht. Should be peace in our hearts. Es sollte Frieden geben in unserem Herzen. In the midst of our enemies. Mitten unter unseren Feinden. So, do I like madmen? Also fehlen mir Wahnsinnige? Yeah, I like madmen. I don't see any madmen around here. Ich sehe keine Wahnsinnigen. Ah, there's one or two come in here and there, but ja, hin und wieder kommen ein, zwei da rein. Pretty much everybody's at rest. Aber eigentlich jeder hat hier Ruhe. Until we step outside the borders. Bis wir hinaustreten aus diesen Grenzen. Try it. Step outside of humility. Versucht es. Tretet hinaus aus der Demut. And see how quickly the Philistines attack. Und ihr werdet sehen, wie schnell die Philister angreifen werden. Step outside of grace into the law. Tretet hinaus aus der Gnade, hinein in das Gesetz. Try to impress God. Versucht Gott zu beeindrucken. And do something for him. Versucht etwas für ihn zu machen. Like we study in discovery class. So wie wir das in der Discovery Class besprechen. Do something besprechen. For God. Mach etwas für Gott. And see how quickly the Philistines attack you. Und dann beobachte, wie schnell die Philister angreifen Let's werden. Close with this. Und wir wollen mit Folgendem abschließen. If I'm under attack, wenn ich mich da befinde in solch einem Angriff, if the Philistines are in the land, wenn die Philister drinnen sind im Land, I can conclude, dann kann ich eine Schlussfolgerung ziehen. That maybe I'm not honoring the principles of grace. Nämlich, dass ich die Prinzipien der Gnade nicht wirklich ehre. Which is okay. Was schon Just go to the throne of grace and say, Lord. Tritt einfach hinzu zum Gnadenthron und sage, Herr, die Philister sind schon wieder im Land drinnen. Und ich scheine irgendwie dieses Prinzip der Gnade nicht zu kapieren. Here I am, please. Hier bin ich, bitte. Cover me with the blood. Bedecke mich mit dem Blut. Open my eyes. Öffne mir die Augen. Show me where your rest is. Und zeige mir, wo ich deine Ruhe finden kann. And then you open your eyes and und dann öffnest du deine Augen. They're gone. Ah, sie sind weg. Wow, it's just like that. Ah, einfach so. It's just like that. So, einfach so. With that, also mit diesen Gedanken, let's pray. Wollen wir beten. And thank the Lord. Und Gott danken. That we can be like Samuel. Dass wir so wie der Samuel sein können. We can be like Solomon. So wie Salomo. That we literally can have a rest. Dass wir buchstäblich diese Ruhe haben können. All the days of our lives. Alle Tage unseres Lebens. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend. Thank you for your victory. Danke für deinen Sieg. Through Jesus. Durch Jesus Christus. Thank you that though we're at war. Und danke, dass obwohl wir uns im Krieg befinden. That war is to not establish rest. Und zwar dieser Krieg nicht um die Ruhe herzustellen. That war is to proclaim it. Sondern dieser Krieg besteht darin, die Ruhe auszurufen. That war is to bring that rest. Dieser Krieg besteht darin, diese Ruhe zu bringen. To people who don't know it. Und zwar Menschen zu bringen, die sie nicht kennen. And to maintain that rest. Und diese Ruhe aufrechtzuerhalten. Despite opposition. Trotz der Gegenwehr and temptation, und der Versuchungen, to live under the law, zum Beispiel im Gesetz zu leben. So we thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.